Radio Fest. Sonntagsgedanken. Mit Ulrich Kamin. Guten Morgen. Es ist das Ereignis des Reformationsjubiläumsjahres. Der 36. Deutsche Evangelische Kirchentag, der seit Mittwoch in Berlin zu Gast ist. 5 Tage, 2500 Veranstaltungen, vollgepackt mit einem breit gefächerten bunten Angebot von Bibelarbeiten, Vorträgen, Diskussionsforen, Workshops, Kabarett, dem Markt der Möglichkeiten und ganz viel Musik. Zudem hat Berlin auch als Stadt einiges zu bieten. Gut 100.000 Dauerteilnehmer sind nach Berlin gekommen, die sich auf spannende Debatten über die Zukunft der Kirche und der Welt eingelassen haben. Thematisch haben Glaube und Weltverantwortung das Protestantentreffen geprägt, zudem wieder hochkarätige Gäste auch aus Politik und Gesellschaft dabei gewesen sind. Auch aus dem Kirchenkreis Recklinghausen haben sich dieses Mal wieder viele Menschen auf den Weg in die Bundeshauptstadt gemacht. Manche sogar aktiv im Kirchentagsprogramm, wie das Theaterensemble der evangelischen Jugendeinrichtung Boje in Mahl mit dem Stück Das Tagebuch der Anne Frank. Es waren schöne und intensive Tage in Berlin. Man kam mit vielen Menschen ins Gespräch, die man gar nicht kannte. Und selbst unter dieser Vielzahl von Menschen traf man viele Bekannte. Es herrschte eine freundliche und achtsame Atmosphäre. Heute Mittag geht der Kirchentag mit einem Festgottesdienst in Wittenberg zu Ende. Dort auf den Elbwiesen werden sich zehntausende Menschen versammeln, um gemeinsam zu singen, zu beten und auf Gottes Wort zu hören. Der Gottesdienst wird live im Fernsehen übertragen. Du siehst mich. Unter diesem Versabschnitt aus dem 1. Mose 16 steht der diesjährige evangelische Kirchentag. In der Bibel gibt es viele Begegnungen, wo Gott die Menschen sieht, ansieht. Er hat einen Blick für uns und will es mit uns zu tun haben. So wie die Menschen der Bibel können auch wir darauf vertrauen, Gott sieht uns. Nicht nur auf dem Kirchentag, sondern gerade in unserem Alltag. Und weil Gott uns sieht, sind wir angesehene Leute. Heute geht es wieder nach Hause, in den Alltag, mit all dem Gehörten und Erlebten. Dann wird sich zeigen, wie viel man aus diesen Tagen rüberretten und dort umsetzen kann. Dazu gab es auf jeden Fall eine Menge Anregungen. Und das nicht nur mit Blick auf gesellschaftliche, ethische oder umweltpolitische Fragen, sondern auch in unserer Beziehung mit Gott. Unser Glaube soll spürbar werden, andere anstecken und einladen zu einem Fest des Glaubens, wie es in einem Kirchentagslied heißt. Übrigens, der nächste evangelische Kirchentag findet 2019 quasi vor der Haustür in Dortmund statt. Eine gute Gelegenheit, selber dabei zu sein. Einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche wünscht Ulrich Kamin, Evangelische Kirchengemeinde Oer-Erkenschwick. Radio Fest, Sonntagsgedanken, 100% von hier.